Kentum quindicum. Pars. Pars partis partium. Feminin. Detail. Ex parte. Teilweise zum Teil. Partem, teils, zum Teil. Manium partem, mania ex parte. Ein großer Teil, großenteils, maximum partem, maxima ex parte, größtenteils, der größte Teil, partiri, teilen. Particips, participis, genitiv, teilnehmend, teilhaftig, particip, steht mit Genitiv. Dividere, divido. Dividere, divido. Divisi, diviso. Langem I am Anfang, kurzem I in der Mitte. Trennen, teilen. Dividere. Divido, divisi, diviso, divisi, diviso, trennen, teilen, diviso, divisio, divisionis, dann alle I's lang, außer der letzte. Divisio, divisionis, divisio, divisionis. Die Einteilung, die Verteilung. Die Teilung. Division. Distribuere. Distribuo, distribui, distributum, verteilen, einteilen, to distribute, omnis, omne, jeder, ganz, vollzählig, omnis, omnium, alle, omnino, gänzlich, überhaupt, ad unum omnis. Alle ohne Ausnahme. Totus, tota, totum. Ganz als Einheit. Im Genitiv ist beides möglich. Toti oder Totius. Toti oder Totius. Ja, weiter geht's. Universus, Universa, Universum, langem U, kurzem I, Universus, gesamtsämtlich, Universitas, Universitatis, die Gesamtheit, Cuncti, Cunctorum, alles zusammen.